13. Kapitel. Globalisierung als Bedrohung. Wie kann man den Rechtsruck erklären? Die Verschlossenen und die Offenen. Wer neigt in Europa dazu, Rechtspopulisten zu wählen? Um das herauszufinden, muss man nur eine einzige Frage stellen, nämlich: Was bedeutet die Globalisierung für Sie? Eine Chance oder eine Bedrohung? Diese Frage haben Teilnehmer einer europaweiten Studie beantwortet. Sie alle fassten Globalisierung als weltweite Bewegung von Waren, Kapital, Kultur und Menschen auf, urteilten aber ganz unterschiedlich über dieses Phänomen. In Deutschland sieht etwas mehr als die Hälfte Globalisierung als Chance, die andere Hälfte als Bedrohung. Unter den Wählern am linken und rechten Rand jedoch sind die Werte im Gesamtvergleich besonders hoch. So fühlen sich 78% der AfD-Wähler und 54% der linken Wähler von der Globalisierung bedroht. Bei allen anderen Parteien liegen die Werte nur zwischen 23% und 38%. In ganz Europa verbindet die Wähler von Rechtspopulisten nicht Einkommen oder Bildungsstand, sondern diese Gesamtheit. Globalisierung stellt für sie eine Gefahr dar. Die Werte liegen zwischen 50% bei den UKIP-Wählern in Großbritannien und wie gesagt 78% bei den Wählern der AfD, die damit europäische Spitzenreiter sind. Die Anhänger der Rechtspopulisten sind also nicht primär Systemkritiker, sondern vor allem Modernitätsverweigerer, was auf einen niedrigen Wert bei Offenheit hindeutet. Die Angst vor der Globalisierung ist europaweit am stärksten unter den Österreichern und Franzosen. Frankreich ist übrigens zudem besonders polarisiert. Dort verorten sich nur etwa 30% der Wähler in der politischen Mitte, während der Mittelwert der EU bei etwa 60% liegt. Je jünger die Europäer, desto weniger Angst haben sie vor der Globalisierung. Bei unter 25-Jährigen ist es nur ein Drittel, bei den über 56-Jährigen schon die Hälfte.